die Erweiterung des Nichtangriffspakts zu einem Freundschaftspakt mit Deutschland sei so zu verstehen, dass sich darin die revolutionären Möglichkeiten, wie sie gegen Ende des vorigen Kriegs entstanden waren, aktualisieren sollten. Eine Verständigung zwischen dem sowjetischen und dem deutschen Volk würde den Grund für späteres ideologisches Zusammengehen legen. Mit der Erklärung der Freundschaft sei gemeint, sagte er, dass in keinem Land die arbeitende Bevölkerung den Krieg wolle, und die Arbeitenden seien es, denen das Anerbieten der Freundschaft gelte. Dies bedeute nicht, dass eine Verbrüderung bevorstände, denn der Faschismus trage den Krieg immer in sich. Es käme jetzt nur darauf an, in welchem Grad die deutsche Arbeiterklasse fähig sei, das neue Verhältnis zu bewirten. Auch an das internationale Proletariat seien große Forderungen gestellt worden, der sowjetischen Politik zu vertrauen, sich nicht beeinflussen zu lassen von der bürgerlichen Propaganda, die das Abkommen als einen Betrug hinstelle. Durch den Vormarsch der Roten Armee, sagte er, Kaffee aus der Thermosflasche in die Tasse gießend, sei in Übereinstimmung mit den Verhandlungen der letzten Wochen die Grenze zwischen der Sowjetunion und Deutschland errichtet worden. Die Westmächte hätten sich der sowjetischen Bewegungsfreiheit widersetzt, weil sie mit der deutschen Eroberung ganz Polens rechneten. Abgewiesen von England und Frankreich habe die Sowjetunion den notwendigen Schritt zum Schutz ihres eigenen Bodens getan, ein deutsches Kriegsziel aufgehoben und einen Waffenstillstand hergestellt. Nur der Westen dränge auf eine Fortsetzung des Kriegs in der Hoffnung, dass der deutsche Angriff sich gegen den Sowjetstaat richte. Dies müsse nun klargemacht werden, sagte er, das Geschirr beiseite schiebend, dass es die Sowjetunion sei, die von den Westmächten in die Isolation getrieben, sich um Entspannung bemühe, auf dem Weg über ein Bündnis zwischen den Völkern. Provokativ in der Verfolgung ihrer eigenen Interessen kehrten die bürgerlichen Regierungen sich von ihr ab, bezichtigten sie, die um nichts anderes kämpfe als um die Erhaltung des Friedens, der Politik der Aggression, und auch die sozialdemokratische Bewegung habe mit dem Ausschluss der sowjetischen Gewerkschaften aus dem Internationalen Gewerkschaftsbund die letzte Möglichkeit zu einer Zusammenarbeit beseitigt. Darum gehe es, sagte er mit der Abfassung seines Wochenrapports beginnend, unseren Standpunkt trotz der Diffamierungen, von denen die kommunistischen Parteien betroffen sind, durchzusetzen. Rosner, mit der großen gewölbten Nase, den blinzelnden Maulwurfsaugen, Rosner, schmatzend, schnaufend, Rosner, einquartiert in der Fremde, beheimatet in seiner Überzeugung, Rosner, abgesperrt von der Möglichkeit, sich frei auf den Straßen zu bewegen, wühlte in den Zeitungshaufen, übergab mir die bekritzelten Papiere zur Reinschrift. Oft ließ er bei der Arbeit den Radioapparat, der ihm von der Partei zur Verfügung gestellt worden war, gedämpft tönen. »Halt«, konnte er plötzlich rufen, wenn ein Musikstück ihm zusagte. Den Kopf legte er zurück, wiegte ihn hin und her, diesmal zur Stimme Edvard Persons aus Skåne, dessen volkstümliche Lieder er besonders liebte. Der schmalzige, dialektgefärbte Gesang bildete den Hintergrund zu meinem Bericht über die Zustände im Separatorwerk, wo, wie in allen anderen Industrien, die Kommunisten von der fachlichen Leitung unter Druck gesetzt wurden. Der Metallverband empfahl, Angehörige der Kommunistischen Partei von Vertrauensaufträgen zu entheben. Die Partei könne, hieß es, wegen ihrer Bindung an die Komintern nicht länger im Rahmen der Demokratie bestehen. Angestrebt wurde ein Parteiverbot, wie es in Frankreich vollzogen worden war. Während Persson bedenkenloses Aufgehen in einer Friedlichkeit, einem Heimischsein vermittelte, brachte ich zur Sprache, wie Genossen in vielen Betrieben jetzt täglich Verleumdungen, Übergriffen ausgesetzt waren. Sabotageakte wurden an ihren Werkbänken verübt. Sie selbst wurden dann für die Zerstörung, den Produktionsausfall verantwortlich gemacht. Die geplärrte Melodie mitsummend, antwortete Rosner, dass wir es hier erst mit Vorgefechten harmloser Art zu tun, dass wir bald ganz andere Zusammenstöße zu erwarten hätten. Er sprach von den Gefahren, die sich in unserer Nähe, in Finnland, aufluden. Wir haben, sagte er, was auch immer wir verlauten lassen über eine sowjetisch-deutsche Freundschaft, davon auszugehen, dass der Friede nichts anderes ist als nur ein Aufschub der bewaffneten Konfrontation. Die Hetze gegen den Kommunismus wird in Schweden betrieben von Kreisen, nicht zuletzt innerhalb der militärischen Führung, denen daran liegt, dass es zum Krieg zwischen Finnland und der Sowjetunion kommt. Sie versprechen der profaschistischen finnischen Regierung militärische Hilfe, bestärken sie in ihrer Ablehnung der sowjetischen Vorschläge zur Grenzregulierung. Der Antrag, wegen der gefährdeten Lage Leningrads auf Zurückschiebung der finnischen Grenze im Nordosten und Verpachtung Hangös an der Einfahrt zum finnischen Meerbusen, mit der Übergabe sowjetischer Gebiete in Karelien als Entgelt, wird in der bürgerlichen Presse bereits als Zeichen sowjetischer Angriffspläne ausgelegt. Die Generäle, nach Betätigung verlangend, erklärten Finnlands Kampf zu Schwedens Sache. Wir ordneten, nummerierten die Blätter, die abends abgeholt und unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen zur Druckerei gebracht werden sollten. Der Toreingang an der Kungsgata 84, der zu den Hofgebäuden der Parteizentrale führte, war von Polizeispitzeln überwacht. Obgleich die Kommunistische Partei ihre volle Legalität besaß und im Reichstag vertreten war, konnte mit plötzlichen Verhaftungen, Haussuchungen, Beschlagnahmungen von Material gerechnet werden. Der Sänger mit der besänftigenden fetten Stimme hatte Rosner nicht davon abgehalten, die Karte Skandinaviens vor sich auszubreiten. »Ob ich schon einmal in Lappland gewesen sei?«, fragte er, und fuhr mit dem verbeulten Zeigefinger über die Flüsse, die von den Gebirgen hinunter zum Bottenmeer liefen. Er zeigte auf den Knotenstock, der neben der Küchentür stand, und »zur Wanderung«, sagte er, »müssen wir bereit sein, übers Hochland zum Inari-See und nach Petsamo mit eiserner Ration im Beutel. Die riesige Strecke, einem Weg hinab nach Italien entsprechend, schien ihm, hier am Küchentisch, nicht mehr als einen Spaziergang zu bedeuten. Und dabei würde der erste Posten am Stadtrand ihn schon festnehmen, denn wer, dachte ich, sähe verdächtiger aus als dieser zerzauste Ahasverus, der die Internationale auf seinem Buckel schleppte. Mehr wünschte er zu hören von meinem Tag in der Fabrik. Wie die Arbeitenden, fragte er, vom mechanistischen Denken befreit, zur Neuorientierung und Offensive gebracht werden könnten. Die internationale Aktionseinheit der Arbeiterklasse ist von Bestand, schrieb er auf seinen Korrekturbogen. Lokalkolorit brauche ich, sagte er. Ich möchte spüren und riechen, wie es zugeht im Betrieb, in der Kantine, bei der Gewerkschaftssitzung. Es war, als dringe er an gegen einen kleinen Lichtspalt, den ich geöffnet hatte, als wolle er die ganze Fabrik mit ihrem Rauch und Lärm zu sich in die Küchennische hineinziehen. »Wir heizen jetzt viel mit Torf«, sagte ich. »Da liegt eine erdige Ausdünstung über den Höfen. Es mangelt an Zinn. Lastwagen poltern herein, vollbeladen mit Eisenschrott zum Einschmelzen zur Rückgewinnung von Rohmaterial. Zinnbarren werden gestohlen. In einem Schuppen am Kanal wurde ein zum schwarzen Verkauf bestimmtes Lager gefunden. Separatoren werden nur noch für Meiereien erzeugt, nicht mehr für den bäuerlichen Bedarf. Die Drehbänke in den größeren Maschinensälen sind umgebaut worden zur Herstellung von Granaten. Die Stücke werden von den Eisenwerken im Norden geliefert, produziert werden Geschosse der Kaliber 7 und 10,5 cm. Leute des Landsturms überwachen die Verpackungsabteilungen. Ich sehe, ohne selbst bemerkt zu werden. Ich höre und schweige. Ich nehme teil an den fachlichen Zusammenkünften. Ich berufe mich auf meine sozialdemokratischen Traditionen. Der Name meines Vaters ist den Gewerkschaftsfunktionären bekannt. Als Gewerkschaftsmitglied bin ich auch der Sozialdemokratischen Partei angeschlossen. Zwar ist der Beitritt zur Partei nicht mehr obligatorisch, wie 1898 beim Gründungskongress der Landesorganisationen beschlossen. Doch wer Gebrauch macht vom Recht der Reservation, gibt sich als Kommunist zu erkennen oder wird zumindest der Sympathie für die Kommunistische Partei verdächtigt. So können Kommunisten gleichzeitig ihrer eigenen und der Sozialdemokratischen Partei angehören. Der Kampf der schwedischen Arbeiterbewegung ist identisch mit dem gewerkschaftlichen Kampf. Zur Durchsetzung ihrer Kampfziele brauchen die Gewerkschaften eine regierende sozialdemokratische Partei. In einer Wechselwirkung von Interessen bezieht die Partei ihre Stärke aus den Gewerkschaften, während die Gewerkschaften ihre Stärke aus der Partei beziehen. Notwendig, die absolute Majorität der Partei zu erreichen. Verlagert sich das Schwergewicht beim ständigen Balanceakt auf die bürgerlichen Parteien, lassen sich die gewerkschaftlichen Forderungen nicht verwirklichen. Als ideologischer Feind verpönt, verhilft die kleine kommunistische Partei doch der Sozialdemokratischen Partei zur knappen sozialistischen Mehrheit. Noch halten sich innerhalb der Gewerkschaften, trotz der Anfechtungen, die kommunistischen Betriebsobleute. Sie können gestützt werden bei den fachlichen Wahlen. Die Mitgliedschaft in Gewerkschaft und Partei berechtigt mich zur Teilnahme an den Abstimmungen. An mein Fach, Metall, zahle ich 5 Kronen im Monat. Davon werden 4 Kronen im Jahr an die Sozialdemokratische Partei überführt. Wenn bei uns auch die meisten fachlichen Initiativen von Selin und anderen Kommunisten in Vertrauensämtern ausgehen und die Solidarität auf dem Boden des Arbeitsplatzes noch überwiegt, so machen sich doch die von der Leitung des Metallverbands betriebenen Verleumdungen geltend. Der antifaschistische Kampf wird mit dem Kampf gegen die Bolschefaschisten verbunden. Militante Gewinne verzeichnen die Gewerkschaften, indem sie hervorheben, was die kommunistische Presse verschweigt. Die deutschen Eroberungen, gerechtfertigt von den Kommunisten, werden angeprangert. Was die kommunistische Partei durch ihre Verschleierungen verliert, gewinnt die Sozialdemokratie durch scheinbare Offenheit an Vertrauen. Die Belegschaft wird durch das fortwährende Intrigieren gespalten. Da jeder um seine Anstellung bangt, zunehmende Vorsicht, Passivität. Schon kann bei der Behandlung fachlicher Fragen eine Verlegenheit aufkommen, ein Verstummen. Die Androhungen und Erpressungen, doch auch die Unbeständigkeit der politischen Richtlinien, treiben viele zum Austritt aus der Kommunistischen Partei. Grundlegende Verbundenheit an den Werkbänken, Ermattung, Zermürbung bei weiterem Ausblick. Wie immer, zur Herstellung nationaler Einheit, Entpolitisierung der Arbeitenden. Hinwendung zu nächstliegenden Interessen. Unser Problem, es gibt keine Seife in den Waschräumen. Unbrauchbar die Rationen kristallinischer Schmierseife. Unser Problem, kein warmes Wasser in den Duschen. Das Essen wird schlechter, viel Kohl, wurmstichige Kartoffeln. Für den Selbstkostenpreis von 1,50 € fordern wir bessere Nahrung in der Kantine. Zahlreiche Unfälle, die vom Betriebsarzt kaum mehr behandelt werden. Die Schwester legt einen Notverband um eine schwarze Faust mit abgeschnittenem Finger, um einen aufgerissenen Fuß, eine vom Treibriemen zerschlagene Stirn. Missstände solcher Art werden besprochen. Schreiben werden verfasst an Forsberg, den technischen Direktor, der die Fragen von sich schiebt und von den Schwierigkeiten redet, die Produktion, den Absatz überhaupt aufrechterhalten zu können, der »Opfer müssen gebracht werden« ruft, wenn Lohnerhöhungen verlangt werden. Nicht mit Erhöhungen, sondern mit Herabsetzungen der Löhne, mit weiteren Einschränkungen hätten wir, bedenkt, es sind Kriegszeiten, zu rechnen. Kurze Übereinstimmung in der Beurteilung der Arbeitkäufer und Gewerkschaftsbonzen. Dann wieder Ermüdung. Selber hast du das Maul zu halten, aus taktischen Gründen. Seht doch, möchtest du sagen, wie sie uns gegeneinander treiben, nach erprobtem Muster. Nur vor den bellenden Zinnkesseln wagst du zu agitieren. Und bei all dem, sagte ich, versuche ich am Entwurf eines Stücks über Engelbrecht mitzuarbeiten. Engelbrecht, Führer des schwedischen Freiheitskampfs in den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts. Rosner fuhr auf. Das wäre ein Stoff, rief er, der die Arbeiterschaft mobilisieren könnte. Darüber müsste geschrieben werden in der Zeitschrift. Doch zu früh noch sei es, sagte ich. Brechts Drama ist es, für ihn sammle ich das Material. Er will es aufführen im Winter. Und ein Anfall von Schwäche überkam mich. Wir begannen Ende November, als der finnisch-sowjetische Konflikt zu offenen Kriegshandlungen umzuschlagen drohte. Von Tag zu Tag geriet unser Anliegen unter stärker werdenden Druck. Es war, als müsse sich jeder Gedanke, jedes Bild, jedes Wort sein Daseinsrecht erzwingen. Alles, was wir niederschrieben, stand einer ungeheuren Abweisung gegenüber. Und wenn es eben die Bedrängnis war, die Brecht herausforderte zur Arbeit, so kam diesmal zur Schwierigkeit, überhaupt zu einer Sammlung zu finden, noch die Widerspenstigkeit des Themas hinzu. Engelbrecht war, nach den Geschichtsbüchern, plötzlich, als die Stunde reif war, aus dem Dunkel aufgetaucht, dann, als er eine Epoche geprägt hatte, spurlos verschwunden. Das Fehlen einer Vergangenheit, die kurze Zeit seines Wirkens, 1 Jahr und 10 Monate, vom Mittsommer 34 bis zum 27. April 36, die Nichtfeststellbarkeit des Orts, an dem er von der Axt erschlagen und verscharrt worden war, das Interesse aus verschiedenen Beweggründen, ihn im Unkenntlichen zu belassen, entweder um seinen Einsatz geringfügiger zu machen, um ihm das Exemplarische zu nehmen, ihn nicht als den Nachahmenswerten, sondern den Missglückten erscheinen zu lassen, oder um ihn in der Verstärkung des Geheimnisvollen, Idealisieren, zu einem Heiligen erklären zu können, dies waren die Negationen, von denen wir auszugehen hatten. Ein solcher Mann kommt nicht aus dem Nichts, sagte Brecht. Historische Tatsachen mussten ermittelt werden, aus denen sich die zwiespältige Figur herausschälen ließ. Mechanismen waren zu untersuchen, die den noch Gesichtslosen in Bewegung versetzt, zum Handeln und zum Untergang gebracht hatten. Einige frühe Skizzen von Brecht hergestellt, als Matisse ihm zum ersten Mal über Engelbrecht berichtet und aus Grimbergs Werk vorgelesen hatte, waren schon während der Zusammenkünfte im September als Fehleinschätzungen verworfen worden. Engelbrecht konnte nicht, wovon Brecht damals ausgegangen war, als ein Volksführer bäuerlicher Herkunft angesehen werden. Als den Litzlermann wurde er im Gedicht des Bischofs Thomas von Strängnäs beschrieben. Dies mochte zu verstehen sein als Kennzeichnung kleiner Statur, wie sie von Ericus Olai und Olaus Petri, den schwedischen Historikern des 15. Jahrhunderts, übernommen wurde, konnte aber auch nach der gereimten Karlschronik auf geringe Herkunft hinweisen. Da es in dieser Schrift jedoch darum ging, den wahrhaft Großen, Engelbrechts Rivalen und Nachfolger, zu preisen, Karl Knutsson aus dem Rittergeschlecht Bonde, der den Titel des Reichshauptmann noch mit Engelbrecht teilen musste, ehe er sich zum König wählen ließ, und Thomas als Besitzer von Gruben und Hütten in der Gegend um Norberg mit Engelbrechts Rang vertraut war, hielten wir fest an der Vorstellung von dem körperlich kleinen, untersetzten Bergmann. Brecht verband mit dem Ausdruck »den Litzlermann« das Bild eines Kobolds, eines Rumpelstilzchens, eines Waldgeists. Es reizte ihn immer wieder anzuknüpfen an dieses Männchenhafte, das der an Engelbrecht gerühmten Stärke und weitreichenden Stimme widersprach. Die Tätigkeit im September hatte uns eine breite Unterlage verschafft. Im Rückblick nahm sich das Lied über Margareta und ihre Union als leicht singbar aus. Fest konturiert standen die Höfe und Könige. Fast unmöglich aber wurde es jetzt, aus dem Schattenhaften, Erdigen, Lehmigen diese kleine Gestalt zu kneten, von der es hieß, sie habe das Land zum Aufruhr gegen die Fremdherrschaft gerissen. Und gerade hier war es doch, wo wir unsere Zugehörigkeit, unser Verständnis hätten aufspüren müssen. So verunstaltet waren wir von den Zeitläuften, so fremd unserer selbst geworden unter entmachtenden Hergängen, dass sich jedes Anzeichen eines Revoltierens mit Zweifeln durchsetzen wollte, dass wir bei jedem Aufschwung schon die Betrogenen sahen. In den Eisengruben begannen die Unruhen, zwischen denen, die nichts mehr zu verlieren hatten. Die Bergleute, die Landarbeiter lehnten sich gegen die Ausplünderung auf. Ein Volksheer stieß vor, bald aber kamen Händler, Kaufleute, Großgrundbesitzer, Ritter, Kleriker hinzu. Aus dem revolutionären Kampf wurde ein nationaler Krieg. Und den Triumph nach der gemeinsamen Anstrengung trugen Adel und Bürgertum davon. In der Einsicht, dass es anders nicht hatte sein können, wandten wir uns wieder einmal geschlagen, umringt von weltweiter Übermacht, dieser Geschichtsperiode zu, um in der Wechselwirkung zwischen vergangenen und gegenwärtigen Erfahrungen etwas ausfindig zu machen von den Wurzeln der Verläufe, die heute noch gültig waren. Doch sollte es weniger darum gehen, die damalige betrogene Einheitsbewegung mit der zerfallenen Front unserer Tage zu vergleichen, als um die Aufdeckung ihrer Eigenheiten und besonderen Bedingungen. Auf andere Weise hatten wir dann aus dem jetzigen, noch dumpfen, ungewissen Missglücken Lehren zu ziehen. Nie zuvor hatte sich mir die Behandlung eines künstlerischen Problems unter solch unerbittlichem Antagonismus dargestellt wie in diesem Winter. Nie hatte es sich mir deutlicher gezeigt, wie die künstlerische Handlung sich dort abspielte, wo die gesellschaftlichen Kräfte am heftigsten aufeinander stießen. Im Zentrum der Widersprüche stehend, war sie der Bedrohung ausgesetzt, zermahlen zu werden. Ihre Triebkraft aber war der Wunsch, sich gegenüber den Gewalten zu behaupten. Deshalb hielten wir, da alles darauf abzielte, uns zu vernichten, an unserer Arbeit fest. Eine Arbeit, die vielfach unterbrochen wurde, bis sie in fragmentarischem Zustand, doch immer noch begleitet vom Warten auf ein Neuansetzen, zum Aufhören kam. Das Ruckhafte, Unausgeglichene entsprach dem Wesen der Aktivität, wie wir sie bereits im Herbst kennengelernt hatten, und in der sich nicht nur die Umschwünge der äußeren Ereignisse, sondern auch Gegensätze zwischen uns und Brecht widerspiegelten. Mir war es nicht möglich, mich zu einem Zeitpunkt mit mehr als einem Projekt abzugeben. Ljungdahl mochte an den Literaturquellen sitzend sich gleichzeitig mit mehreren Gegenständen beschäftigen, mit der Vorbereitung eines Buchs über das Weltbild des Marxismus und der Abfassung von Rezensionen. Auch Matthes schrieb nebenher Artikel und plante einen Film. Brecht aber war ständig einer Überfülle von Einfällen ausgesetzt, vermochte jedoch, die verschiedenartigen Themen zu regeln, auf ihre Bahnen zu leiten, nach einem bestimmten System zu behandeln. In seiner unter Dampf stehenden Fabrik eilte er hin und her, alle Abteilungen überblickend, hier und da kurze Anweisungen gebend, den Weg der verschiedenen Produkte verfolgend, die Ergebnisse überprüfend und stets bereitstellend zu weiterer Verwertung. Beim Engelbrecht-Stück kam es ihm, wie ich später verstand, vor allem auf Stilübungen, Untersuchungen dramatischer Formen an. Zwischendurch ließ er sich von Steffin, die er hastig übers glatte bleichblonde Haar strich, Prosastücke, Betrachtungen vorlesen, die er in der Nacht diktiert hatte, oder Notate von Gesprächen mit Flüchtlingen, Thesen zu einer breit angelegten Abhandlung über den literarischen Realismus. Zuweilen auch widmete er sich, zur Erholung, wie er sagte, einem Roman über Cäsar. Gedanken, die Greit ihn zutrug, verwertete er für eine Komposition, die er das Buch der Wendungen nannte, auch wenn er sich gleich nach dem Abgang des Schauspielers höhnisch über dessen Dilettantismus äußerte. Goldschmidt hingegen hörte er gern zu. Der bekannte Chirurg aus Wien, der wie üblich seine Arbeit in Schweden nicht ausüben, höchstens einem Unterarzt im Karolinska Krankenhaus für ein Taschengeld bei der Analyse von Röntgenbildern behilflich sein durfte, erzählte ihm Anekdoten von dieser Tätigkeit, die Brecht oft wörtlich in die Dialoge seiner Figuren Ziffel und Kalle einfügte. Was ihn anzog, war der Ton dieser Berichte. Sie hatten, obgleich Goldschmidt allen Grund zum Klagen gehabt hätte, nichts von den gewöhnlichen Litaneien der Emigranten an sich. Vor allem wollte Brecht Goldschmidts Erinnerungen an die Zeit seiner Gefangenschaft in Russland während des Ersten Weltkriegs hören. Es handelte sich um burleske Berichte, halb kassidischer, halb slawischer Art. Die Rede war von seinem Burschen, einem rumänischen Zigeuner namens Juan, der dem damaligen Feldarzt den Aufenthalt im Lager durch seine possenhaften Einfälle, seine gutmütige Verschlagenheit erleichtert hatte. Eine Gestalt wie der Schweig, sagte Brecht, und plante schon ein neues Stück, das Goldschmidt zum Mitarbeiter haben sollte. Das Suchen nach einem Pseudonym für ihn war wie eine Szene daraus. Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, ein Stück anzubringen, durfte der Name nicht jüdisch klingen. Erzhauer wurde vorgeschlagen, Steinklopfer, Schmied, Maurer, schließlich Koch. Geleitet von Brechts Souveränität, die nie einen Zweifel daran ließ, dass er es war, dem alles, was in seiner Werkstatt erzeugt wurde, zugute kam, verblieb ich, trotz scheinbarer Selbstverantwortlichkeit, eine Art Angestellter, doch ohne befragt zu werden, wovon ich eigentlich lebte. Über das Unbefriedigende der Situation half mir die Vorstellung hinweg, dass ich am Bau eines Werks teilnahm, das auch mein eigenes war. Für mich selbst, für mein Weiterkommen, für meine Heranbildung zum schriftstellerischen Beruf betrieb ich die Studien, die in mein Zeitschema genau eingepasst werden mussten. Dabei konnte ich nicht umhin festzustellen, mit welcher Leichtigkeit Brecht im Gegensatz zu der Gehetztheit, mit der ich mich ans Forschen machte, sich des auf ihn zukommenden Stoffs annahm. Unterhaltsam für ihn war, was wir ihm aus Zeitschriften und Büchern übersetzten. Die Mütze, nicht aus Leder, sondern aus Tuch, das durch die speckige Verschmutzung ledern wirkte, tiefer in die Stirn schiebend, die Miene eines Detektivs annehmend, griff er aus den Protokollen die Beweisstücke heraus und schritt zur Aufklärung eines Falls aus der schwedischen Geschichte. Die Pressekampagne gegen die Sowjetunion, die sich nunmehr, wie es hieß, ihre restlichen Interessengebiete versichern und deshalb über Finnland herfallen wolle, weckte kein Besorgnis in ihm. Er glaubte nicht, dass die Westmächte eine Front im Norden Skandinaviens errichten würden, um Finnland zur Hilfe zu kommen oder um die schwedischen Erztransporte nach Deutschland abzuschneiden. Er fürchtete nur das Entstehen eines sowjetisch-deutschen Militärbündnisses, das ihm angedeutet schien in Molotows Äußerung über die mit Blut zementierte Freundschaft zwischen den beiden Völkern. Er war für die Grenzregulierung zum Schutz der Sowjetunion, verurteilte aber die Verlautbarungen über das zu befreiende finnische Proletariat. Und es würde doch, sagte Ljungdahl, bald um das Eisenerz gehen, das Deutschland für seine Rüstung brauchte, kämen die Engländer nicht über Narvik und Tromsø nach Schweden, so kämen die deutschen Armeen, um sich die notwendigen Rohwaren zu sichern. Im Zentrum des Interesses stand auch das Erz, als im Herbst 1432 die ersten Unruhen in den Dalarna aufkamen. In den Bergwerksdistrikten hatte der zweite Teil des Stücks zu beginnen, denn hier gehörten die Vorfahren Engelbrechts seit dem 13. Jahrhundert zu den Ansässigen. 1296 unter Birger Jarls Regentschaft war der Name eines Bürgers deutscher Herkunft, Ingilbertus, in die Standeslisten der Stadt Uppsala eingetragen worden. 1321 wurde in den Urkunden ein Engilbertus genannt, der ein Dreieck aus halben Lilienblüten im bürgerlichen Wappen führte. Ursprünglich Handwerker, bald wohnhaft in den Lehen um Westeros, dann in den Dalarna, wurden sie zu Gutsbesitzern und Teilhabern an der Erzgewinnung. In den Grundbüchern zu Beginn des 14. Jahrhunderts waren die Namen Englica, Englike oder Englico zu finden. Ein Englico ließ sich in der Nähe von Norberg, der größten Eisenfundstelle, nieder, gründete den Englico-Hof, kaufte sich in einem groben Werk ein und legte eine Schmelzhütte an. Aus den Registern von 1367 ging hervor, dass dem Sohn des Englico im Zusammenhang mit der Genehmigung der Steuerfreiheit durch Albrecht adliger Stand verbrieft worden war. Das Wappenschild dieses Engelbrecht Englicoson trug im linken Feld einen nach unten gewandten Flügel, eine halbe Lilie im rechten. Er starb 1399 und hinterließ zwei Söhne, von denen der älteste, Engelbrecht Engelbrektsson, erst im Jahr 1432 erwähnt wurde, als er zu Norberg mit seinem Siegel bestehend aus den zu einem Dreieck zusammengelegten halben Lilien ein Amtspapier beglaubigte. Er, der als Bergmann Montanus bezeichnet wurde, musste damals schon weit über 40 Jahre alt gewesen sein. Er besaß Anteile an Gruben und Hütten in Norberg und war zusammen mit seinem Bruder Erbe vierer Güter, dem Englico-Hof und denen in Tjurbo, Snefringe und Siende. Sein Adelstitel war von niedriger Stufe, vielleicht stand er als Knappe im Dienst eines Edlen. Es war schon viel, meinte Brecht, diese Stammtafel aufweisen zu können, denn nicht nur ging von der Reihung der Namen ein biblisch-beschwörerischer Klang aus, sie ließen sich auch in einen Zusammenhang stellen mit der früher erkundeten Folge historischer Tatsachen. Zwar war uns über das Aufwachsen, den Werdegang des herangereiften Engelbrecht nichts bekannt, doch ließen sich aus den Angaben über seine Ahnen sowie aus den Berichten über die Art seines Eintritts in die Geschichte Schlüsse ziehen auf persönliche Eigenschaften und Verhaltensweisen. Die Verleihung des adligen Rangs bestätigte, dass die Familie Engelbrechts es zu Wohlstand gebracht und Einfluss gewonnen hatte. Indem sie ihren Namen nicht nach deutscher, sondern schwedischer Aussprache schrieben, gaben dessen Träger kund, wo sie sich als zugehörig ansahen. Tätig in einem der wichtigsten Produktionszweige, abhängig vom Außenhandel, standen sie jedoch in naher Beziehung zu den Großkaufleuten der Hansestädte, teilten wohl auch mit ihnen das in den Zechen angelegte Kapital. Da Englicoson zu denen gehörte, die von König Albrecht ihre Privilegien empfangen hatten, konnte angenommen werden, dass er seinerseits Fürsprecher des Mecklenburgers gewesen war. Er musste es verstanden haben, sich dessen Gönnerschaft zu erhalten, durch Loyalität oder durch Anleihen, die er ihm erstattet hatte. Denn auch zu der Zeit, da Jonsson Grip seine Macht über die Dalarna ausdehnte, hatte er sich auf seinen Ländereien, an seinen Gruben und Hütten behaupten können. Seine Geschäftstüchtigkeit ging daraus hervor, dass er weder durch die Vertreibung Albrechts noch durch den Einzug der dänischen Statthalter geschädigt wurde. Erst 1396, kurz vor seinem Tod, als Margareta damit begann, große Teile der Bergwerksgebiete unter ihre persönliche Verwaltung zu bringen, wurden seine bisherigen Privilegien eingeschränkt. Er konnte nicht mehr frei über den Handel mit der Hanse verfügen, sondern hatte sich den Agenten zu unterstellen, die von der Regentin ausgesandt wurden, um die Exportgeschäfte zu übernehmen. Die Grubenherren, wollten sie im Besitz ihrer Förderungsstellen und Hütten bleiben, mussten für eine Kuxe nun, je nach dem Umfang ihrer Produktion, bis zu 26 Schiffspfund Eisen erlegen. 1402, Holstein bekriegend, umging die Dänin bereits vielerorts diese Satzungen und ließ einige der ertragreichsten Schächte besetzen. Der junge Engelbrecht gehörte zu den Bergleuten, deren Anrechte bedroht wurden, die ständig nachzugeben, Bestechungsgelder zu zahlen hatten, um einen Teil ihrer Gewerke behalten zu dürfen. Langsam sammelte sich in ihm der Unwille an, der ihn später zur Auflehnung führte. Doch gehörte er, der Gewappnete, immer noch zu den Begünstigten. Er konnte sich Bildung erwerben. Seine Freundschaft mit Aristokraten ließ vermuten, dass er auf Herrenhöfen erzogen worden war, vielleicht auf Rosvik, dem Gut des Ritters Gustafsson Bort, dessen Sohn Puke, gleichaltrig mit ihm, während der Befreiungszüge zu seinem nächsten Vertrauten wurde. Als Grubenmeister hatte er die Transporte des Eisens den Fluss hinunter nach Västerås und von dort über den Mälaren nach Stockholm zu überwachen. Hier an der Umschlagstelle, gleich hinter der Schleuse, am Eisengraben, wurden die für die Hansestädte bestimmten Frachten abgewogen und auf die großen Koggen verladen. Mit diesen mochte er, um seine Handelspartner zu besuchen, nach Lübeck, Wismar oder Rostock gefahren sein, wo er Kenntnis erlangt haben konnte von den ausgedehnten sozialen Kämpfen in Mitteleuropa, vor allem den Aufständen der böhmischen Bauern, deren Wirkungen sich fortpflanzten bis zu den Küstenstädten. Engelbrecht war für die Union, soweit diese der Erhaltung des freien Warenaustauschs, dem Schutz vor fremden Überfällen diente. Mit der Regierungsübernahme durch Erik aber schien er eingetreten zu sein in eine Periode des Zweifelns, der Ruhelosigkeit, die bis zum Ausbruch der Revolte andauerte. Anfangs hatte er vielleicht gehofft, dass er unter Margaretas Nachfolger eine günstige Position im Unionsreich gewinnen könnte. Es gab Hinweise darauf, dass er als Angehöriger des Reiterheers an Eriks Feldzügen gegen die Holsteiner und die Hanse teilgenommen hatte, zu einer Zeit, da der deutsche Orden geschwächt war durch den Krieg mit der polnisch-litauischen Union. Doch musste ihn dies in eine zwiespältige Lage versetzt haben, denn was an Vorteilen für Dänemarks Stellung als Seemacht gewonnen werden konnte, bedeutete für ihn einen Verlust an wertvollen Geschäftsverbindungen. Geriet er, dessen späteres Leben vom Gerechtigkeitssinn bestimmt wurde, durch den Vertrauensbruch gegenüber den Hanseaten auch in einen moralischen Konflikt, so erhielt er dabei doch die militärische Praxis, die ihm bei der Organisation und Leitung der Volksarmee zugutekommen würde. Erst als Erik das Versprechen schwedischer Selbstständigkeit brach, alle entscheidenden Posten mit seinen eigenen Vasallen besetzte, seine Statthalter, Vögte und Söldnerhaufen in die Dalarna schickte, die Steuern verdoppelte, den Preis für das Eisen herunterdrückte, mit seinem Raubbau Schrecken in der Bevölkerung verbreitete, begann Engelbrecht, sich dem dänischen Regenten zu widersetzen. Langsam vollzog sich die Umwandlung seiner in einer bestimmten Klasse gefestigten Haltung des Unternehmers und Finanzmanns, seiner Empörung über persönliche Schädigung zu einer breiten, uneigennützigen Auffassung. Ausgehend von den hohen Funktionen, die ihm scheinbar einmütig zukamen, und von der Bestimmtheit und Überlegenheit, mit der er sich sogleich und ungehindert seine Aufgaben annahm, konnten wir darauf schließen, dass er vor langem schon seine Fähigkeiten gezeigt und die Achtung der Bergmänner gewonnen hatte. Die Plötzlichkeit seines Auftritts hing nur damit zusammen, dass der enge Kreis, in dem er bisher gewirkt hatte, aufklaffte und neue Reichweite erhielt. Nicht er war vom Unansehnlichen mit einem Mal zur Leitfigur geworden, sondern die Geschichte beleuchtete von einem Augenblick zum anderen das Arbeitsfeld, auf dem er längst zum Vertrauensmann gewählt worden war. Inwiefern seine ersten Schritte in der Öffentlichkeit noch mehr privaten Zwecken als allgemeinen Interessen galten, ließ sich nicht feststellen. Unbeantwortet musste auch die Frage bleiben, ob er aus eigenem Entschluss oder Kraft des Drucks von Seiten des Volks zur bewaffneten Gegenwehr überging. Auch wenn ihm zunächst nur daran gelegen war, seinen Betrieb wieder in Gang zu setzen, den Handel zu normalisieren, so wurde er doch als Sprecher der Landleute und Bergarbeiter bekannt. Diese hatten ihn dazu ausersehen, beim König Beschwerde vorzubringen über die Missstände im Land. Für einen Heerzug war die Zeit noch nicht reif. Die vorrevolutionäre Situation aber wurde von dem Taktiker erkannt. Er brauchte das Volk zur Durchsetzung seines eigenen Anliegens, es mochte ihn aber auch die Wucht, die vom Volk ausging, mitgerissen haben. Bisher waren in uneinsehbarem Ritual die obersten Räte für alle Entscheidungen zuständig gewesen. Nun wuchs aus der Bevölkerung eine offene Macht auf. In der veränderten Haltung der Arbeitenden, im Griff um das Werkzeug, als wäre es Waffe, zeigte sich die revolutionäre Kraft. Im ersten Teil des Spiels hatten die Herren dominiert. Jetzt sollte von den Niedrigen ausgegangen werden. Doch es drängten sich uns beim Planen der Szenen wieder die Gestalten der Herrschenden auf, denn sie nahmen den Hauptteil aller Chroniken ein, überschatteten mit ihren Ränken alles, was sich unten im Erdigen, Felsigen zutrug und der Erwähnung nur selten für würdig befunden worden war. Wir besprachen, wie die Verschiebung der Kräfte zum Ausdruck gebracht werden könnte. Beim Einbruch einer Epoche, in der eben wieder der Friede abgelöst wurde von Kriegen und Schweden unter ein Gewaltregime geriet, das all das, wovon man sich mit Mühen und Opfern freigekauft hatte, übertraf. Da das, was geschah, diktiert wurde von oben, da die Unbill immer auf das Volk zukam von oben, ging eine schreckliche Anziehungskraft aus von dieser Höhe, die auch die Geschichtsschreiber dazu verführte, ihren Blick geblendet emporzuwenden. Auszuweichen war den Diktaten nicht. Sie bestimmten, ebenso wie heute, November 1939, unser tägliches Leben. Wir müssten versuchen, sagte Brecht, unsere jetzige Beklommenheit auf die Auseinandersetzung mit den damaligen Gegebenheiten zu übertragen, dergestalt, dass wir unsere Niederlage, unsere begrenzte Sicht, unser unaufhörliches Raten in die Schilderung einbeziehen. Über unsere Köpfe hinweg finden schwerwiegende Eingriffe statt, manchmal aus einiger Entfernung, dann wieder aus nächster Nähe, nehmen wir ihre Wirkungen auf, wir weigern uns vergewaltigen zu lassen. Wir werden in Entscheidungen hineingezogen, die größte Verwirrung wecken und uns dazu nötigen, nach bestem Vermögen ein eigenes Bild der Lage zu entwerfen. Was wir uns erklären, mag nicht stimmen und entspricht somit auch vielem von dem, was zu Engelbrechts Zeit erdacht, beschlossen und widerrufen wurde. Das Hauptsächliche war, dass wir die Arbeitenden, die Ausgeplünderten, in den Vordergrund stellten, dass wir unsere eigene Ebene anlegten und hier nach Verbündeten suchten, während die Gegner verächtlich nach hinten verwiesen wurden und nur aus einem Abstand zur Konfrontation herangezogen wurden. Es war bedeutungsvoll, dass wir es mit einer Aufsässigkeit zu tun hatten, dass der Anfang dieses Teils nicht in eine Machtlosigkeit gehüllt war, in der sich der Zorn elendig verlor. Wie uns die Wochenschauen und die Fotos in unseren Zeitungen graue Abdrücke vermittelten von den Zusammenkünften der namhaften Lenker, von ihren überlegen lächelnden oder ingrimmigen Gesichtszügen, wie wir deren Aussprüche nachlasen, so abstrakt und gleichzeitig gefährlich, weil gegen unsere Existenz gerichtet, hatten sich auch in dem Stück die Hohen darzustellen. Ehe noch etwas vermeldet wurde über den Erik, der Margaretas Union untergrub und zunichte machte, was sie während der letzten Jahre ihres Lebens erstrebt hatte, sollte das Milieu von Norberg auf die Bühne gestellt werden. Brechts Wunsch nach genauen Einzelheiten hatte für Ljungdahl, Matisse und mich ein Forschen in den Bibliotheken zur Folge, ein Sammeln von Auszügen aus schwer auffindbaren Werken, ein Abzeichnen von Geräten, Konstruktionen, Maschinen. Auf dem hochbeinigen Tisch errichtete Brecht aus Pappe, Hölzern, Knetgummi ein Modell, das etwas von dem andeutete, was schriftlich und grafisch festgelegt worden war. Scheite wurden vorm Gestein aufgestapelt und angezündet, die erhitzten Erzstreifen mit Wasser überschüttet und zur Sprengung gebracht. Mit Keilhaue, Schlägel und Eisen wurden die Brocken aus dem Berg geschlagen und zerkleinert. Die vollgeladenen Körbe dann vom Gewinde des großen Tretrads hinaufbefördert. Eimer voller Grundwasser wurden angehoben, Balken an Seilen herabgelassen und zu Stützen zusammengefügt. Alle Bewegungen der Anwesenden im Gewerk, der Vermesser, der Hauer, der Zuträger und Handlanger, zu deren letzteren Frauen und Kinder gehörten, der Karrenschieber und Fuhrleute, die die rohen Stücke zum Schmelzofen brachten, griffen in bedächtiger und sicherer Ordnung ineinander. Ebenso verliefen die Tätigkeiten um die kegelförmige, mit Holzkohle angeheizte Hütte, wo das Wasserrad die Blasebälge antrieb, das geschmolzene Metall seinen Weg zur Reinigung und Verfeinerung durchlief und schließlich von den Schmieden bearbeitet wurde.